I hope that you're closer to God than you were in June. Und ich hoffe, dass du jetzt Gott einfach näher bist als im Juni. I feel much closer to God. Ich fühle mich einfach sehr viel näher Gott. I feel very energized. Noch sehr voll Energie. I feel I have a love for His Word. Ich habe eine Liebe für sein Wort. That is deep, and I just can't be in His Word enough. Ich kann gar nicht genug in seinem Wort sein. I think the highlight of my week would be if I had with empty 3 hours of time where I could just be in His Word. Einfach ein Höhepunkt in meinem einer Woche ist, wenn ich einfach 3 Stunden vielleicht finde, wo ich einfach nur im Wort sein kann. I want to preach a message tonight. Ich möchte heute Abend eine Botschaft predigen. I think is absolutely the key message for our church. Und ich denke, dass es absolut die Schlüsselbotschaft ist für unsere Gemeinde. You know, if we look at messages and we look at like a wheel. Und wenn wir uns Gebotschaften so einmal betrachten und das ein bisschen sehen in Form eines Rades. If there was a cluster of messages, that would be the hub. Und wenn es da irgendwo eine Anzahl von Botschaften gibt, die einfach die Radnarbe ausmachen. This one would be somewhere very much in the very center. Und das wäre eine Botschaft, die genau im Mittelpunkt wohl sein müsste. It's something that we should exercise 5, 6, 20 times a day. In dieser Botschaft, da geht es um etwas, was wir eigentlich ja täglich mehrfach üben sollten. Something we should exercise the moment we get up. Das, was wir etwas, woran wir uns üben sollten, in dem Moment, wo wir aufstehen. And the last thing we do when we go to bed. Und sollte auch das Letzte sein, bevor wir zu Bett gehen. And it's called the power of thanksgiving. Und die Botschaft nennt sich die Vollmacht der Danksagung. I've made in my own life a couple of heart commitments to God. Ich habe in meinem eigenen Leben ein paar der Herzenshingaben oder Verpflichtungen eingegangen. One of them is to spend at least one unbroken hour with God a day. Eines ist einfach zumindest eine Stunde ununterbrochen mit Gott zu verbringen. Second one is das zweite, that I would believe that everywhere I go that God will give me a divine appointment. Dass ich glaube, dass überall, wo ich hinkomme, Gott mir einfach eine göttliche Verabredung schenkt. Ob es im Flugzeug ist oder wenn ich einfach nur die Straße entlang gehe. Ich bin mit dem Cody spazieren gegangen und habe einen Mann getroffen namens Ahmed. And I met him last night again. Und ich habe ihn gestern wieder getroffen. And I walked by and I said, 12 o'clock midnight. Hi, Ahmed. Und ich ging an ihm vorbei zur Mitternacht und sagte mir, hi, Ahmed, hallo. Wir sind mit langen spazieren gegangen, haben gesprochen. Thing. Third thing is that I would pray for 10 people every night on my knees before I go to sleep. Das dritte ist, dass ich für 10 Leute beten möchte jeden Abend, bevor ich zu Bett gehe. And the fourth thing I've added now. Das vierte, that I would thank God. Dass ich Gott einfach danke. My faith for im Glauben, three difficult situations. Für 3 schwierige Situationen. Remember last week 1 John chapter 4. Erinnert ihr euch daran letzte Woche 1. Johannes Kapitel 4? It said we should live a life of love or he that lives it's 1 John chapter 4. Ja, 1. Johannes Kapitel 4. A little bit of a tongue twister. God is love. Gott ist Liebe. Whoever lives in love lives in God. Und wer immer in Liebe lebt, lebt in Gott. And God in him. Und Gott in ihm. In this way, love is made perfect, or love is perfected among us, darin, so that we have confidence on the day of judgment. Und darin ist Liebe vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Because in this world we are like him. Denn wie ist, sind auch wir in der Welt. That's not automatic. That's if we're in the process of being perfected. Das ist nicht automatisch, sondern es ist dann, wenn wir in diesem Prozess auch drin sind, dass wir von ihm vervollkommt werden. And patience is that process. Und Geduld ist genau dieser Prozess. And the greatest evidence that I have godly patience. Und der größte Beweis dafür, dass ich wirklich göttliche Geduld habe, is that I've learned to be thankful. Ist, dass ich einfach gelernt habe, dankbar zu sein. For everything. Für alles. Now let's go to Psalm 81. Gehen wir jetzt einmal hin zum Psalm 81. Sing for joy to God our strength. Jubelt Gott unser Stärke. Now those are just not poetic words. That's what God wants. Das sind nicht einfach poetische Worte, sondern das ist genau das, was Gott möchte. God wants us to sing for joy. Gott möchte, dass wir aus Freude einfach singen. Because He is our strength. Denn ist unsere Stärke. Is He your strength? Ist deine Stärke? Shout aloud to the God of Jacob. Jauchzt laut dem Gott Jakobs. Next verse. Nächster Vers. In your distress you called out and I rescued you. In deiner Bedrängnis riefst du, und ich befreite dich. I answered you out of a thundercloud. Ich antwortete dir in dem Donner. I tested you at the waters of Meribah. Ich prüfte dich an den Wassern von Meribah. That's when Israel came through the Red Sea. Das war, als Israel durch das Rote Meer kam. They came to the water and it was bitter. Nachdem sie direkt da durchgezogen waren, kamen sie an ein Wasser und das war bitter. And God was testing them to see if they would continue to sing to him for joy. Und Gott hat sie geprüft, ob sie weiterhin einfach voller Freude ihm zujubeln würden. Even in adversity. Selbst in diesen Bedrängnissen. Next verse. Nächster Vers. If my people would but listen to me. Oder dass mein Volk auf mich hören würde. If Israel would but follow my ways. Dass Israel meinen Wegen gewandelt wäre. How quickly would I subdue their enemies and turn my hand against their foes. Sehr bald würde ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gewendet haben gegen ihre Bedränger. Next verse. You would be fed with the finest of wheat, with honey from the rock. I would satisfy you. Und mit dem Fett des Weizens würde ich euch gespeist haben, und mit dem Honig aus dem Felsen würde ich euch gesättigt haben. Go back to the verse before. No, zum Vers davor. Before. How quickly would I subdue their enemies and turn my hand against their foes? Wie schnell würde ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gegen ihre Bedränger gewendet haben? When I was in Croatia having my quiet time, als ich in Kroatien war und meine stille Zeit hatte, it was 5 o'clock in the afternoon. Es war 5 Uhr am Nachmittag. Found a quiet place. Ich habe mir einen stillen Ort gesucht. It was my 81st day of having my quiet time every day. Das war mein 81. Tag meiner stillen Zeit mit Gott. For that hour. Für diese Stunde. And I came across Psalm 56:1. Und ich bin da auf Psalm 56 gestoßen. My enemies attack me all day long. Meine Feinde greifen mich den ganzen Tag an. And I ask God, und ich habe Gott gefragt, what are my enemies? Was sind meine Feinde? And then I started to write. Und da habe ich angefangen zu schreiben. And I came up with these enemies. Und ich habe da diese Feinde See dabei gefunden. If any of them are yours. Und schaut mal, ob vielleicht einige von denen auch eure sind. The fear of man. Die Furcht vor Menschen, Anxiety, Angst, Depression, Depression, Discouragement, Entmutigung, Inadequacy, Unangepasstheit, Reaction, Reaktion, Negativity, Negativität, Anger, Zorn, Frustration, Frustration, Disappointment, Enttäuschung, Suspicion, Verdacht und Unterstellen, Revenge, Zorn, also Rache, Vergeltung, Hatred, Hass, Rebellion, Rebellion, Dishonesty, Unehrlichkeit, Selfishness, Selbstsüchtigkeit, Gluttony, Völlerei, Pride, Stolz, Arrogance, Arroganz, Mockery, Spott, Jesting, übles Gerede, Boasting, Rühmen, Intimidation, Einschüchterung, Control, Kontrollieren, Manipulation, Manipulation, Sensuality, Sinnlichkeit, Unbelief, Unglaube, Disobedience, Ungehorsam, Slander, Verleumdung, Accusation, Anklage, Gossip, übles Geschwätz, Belittlement, jemanden einfach gering machen, breaking promises, Verheißungen brechen, betrayal, Verrat, division, Leute, die spalten, murder, Mord, theft, Diebstahl, unforgiveness, unvergeben, a bad memory, schlechte Erinnerungen, guilt, Schuld, contentiousness, Streitsucht, discontent, Unzufriedenheit, unthankful, Undankbarkeit, rude, Grobheit, Insensitivity, nicht einfühlsam sein, Unintreatable, nicht irgendwie behandelbar, Unteachable, nicht belehrbar, Alkohol, Drugs, Drogen, Reclusiveness, Leute, die sich einfach selbst irgendwie einschließen, Strife, in ihrem kleinen Leben, Streben, Disorder, oder Streberei, Filthy Unordnung, Language, dreckige Sprache, Disorganized, unorganisiert, Lazy, faul, Careless, sorglos, Idolatry, Götzendiener, Witchcraft, Zauberei, Self-Ambition, Eigenambition, Carousing, Carousing, Running around with the wrong people, also herumzulaufen mit den falschen Freunden, Hurtful, Verletzen, Lawless, Gesetzlosigkeit, Self-Willed, Eigenwilligkeit, Cruel, Grausamkeit, Reckless, Ruchlosigkeit, Lovers of Pleasure rather than God, Das Vergnügen mehr liebend als Gott. Religious. Religiös. Cowardly. mutlose, feige. Confidence breakers. Leute, die Vertrauen brechen. Loveless. Lieblose. Foolish. Töricht. Hypocritical. Heuchlerisch. Just wrote those. It just came, ich habe sie einfach so niedergeschrieben, eins nach dem anderen. Do you have any of those enemies? Habt ihr vielleicht auch diese Feinde? My enemies attack me all day long. Meine Feinde, sie greifen mich den ganzen Tag an. The Lord says, if you listen to me, der Herr sagt, wenn du auf mich hörst, I will subdue all of your enemies. Dann werde ich alle deine Feinde unterwerfen. Here's 77. Hier sind 77 aufgezählt. And there's more. Und es gibt noch mehr. Let's go to Ephesians chapter 5. Gehen wir einmal zum Epheser Kapitel 5. Be imitators of God. Seid Nachahmer Gottes. Therefore, as dearly loved children. Als geliebte Kinder. Right? As he is, so are we. Denn so wie er ist, so sind wir. To be an imitator of God, you have to be perfected in love. Um ein Nachahmer Gottes zu sein, muss ich in der Liebe vervollkommnet sein. He wants us to learn to be like him. Er möchte, dass wir lernen, so wie er zu sein. Next verse. Nächster Vers. And live a life of love. Und lebt ein Leben in Liebe. Live a life of love. Lebt ein Leben in Liebe. Thanksgiving will empower me to live a life of love. Dankbarkeit bevollmächtigt mich, ein Leben der Liebe zu leben. It is the greatest thing I have. Es ist einfach das Großartigste oder Wichtigste, was ich habe, was ich tun kann, to live a life of love. Um ein Leben der Liebe zu leben. Just as Christ loved us. Genauso wie Christus uns geliebt hat. Next verse. Nächster Vers. And gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gottes. We're going to skip down now. Go ahead. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Next one. But among you there must not even be a hint of sexual immorality. Hurei aber oder alle Unreinigkeit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt. Or of any kind of impurity or greed. Jede Form der Unreinheit oder Habsucht. Greed. Habsucht. That can be so hidden, right? Das Nobody kann so sees. Irgendwie verborgen sein. Niemand sieht it's such a secret thing, greed. Okay. Ja, so im Geheimen. Gier, okay. Habsucht. Let's go further. Gehen wir weiter. Nor should there be any obscenity, foolish talk or coarse joking, which are out of place. Und auch nicht Schändlichkeit oder albernes Geschwätz oder diese Witzelei, welche sich nicht geziemen. Next verse. Nächster Vers. But rather thankfulness. Sondern vielmehr Danksagung. Thanksgiving. Danksagung. Does that sound a little bit religious to you? Like, klingt das nicht so ein bisschen vielleicht etwas religiös? Is that it? I mean, das like, don't say stupid things, but just give thanks. Sag einfach nicht so die dummen Sachen, sondern gib einfach Dank. That is far more powerful than we could ever imagine. Es ist sehr viel mächtiger, als wir uns das vorstellen können. This word, thanksgiving, is going to replace everything else that comes out of my mouth. Dieses Wort, nämlich der Danksagung, kann alles andere ersetzen, was aus meinem Mund hervorkommt. I'm going to use this word over and over and over in every situation. Ich werde dieses Wort einfach verwenden, immer und immer und immer wieder, in jeder Situation. Let's go further. For of this you can be sure. Denn dies wisst sicher. This is verse 5. No immoral, impure or greedy person, such a man is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and of God. Denn niemand, der unmoralisch ist oder unrein oder ein Habsüchtiger, welcher ein Götzendiener ist, hat ein Erbteil im Reiche Christi und Gottes. That's unbeliever or believer. Egal, ob das jetzt gläubig oder ungläubig ist. An unbeliever, ein Ungläubiger, of course, is not even in heaven. Der wird nicht mal in den Himmel gelangen. But there's believers who will not have an inheritance. Aber es wird Gläubige geben, die dann dort kein Erbteil haben werden. They will inherit being there. Sie werden als Erbe haben, dort zu sein. But ja. In 1 Corinthians 3, it's very clear. Im 1. Korinther Kapitel 3 ist es ganz klar gemacht. Read the whole chapter at home. Lest euch das ganze Kapitel durch when zu Hause. We stand before Christ, he will test us with fire. Wenn wir da vor Christus stehen, wird er uns prüfen durch Feuer. And some of us, some of our lives will prove to be precious stones. Und von einigen von uns, das Lebenswerk wird sich erweisen als kostbare Edelsteine. And for some, just wood and hay. Aber für einige einfach nur Heu und Stroh. And it will be burned up. Also Holz und Stroh. But, und es wird einfach aufgezehrt werden vom Feuer. But it says the person himself will be saved. Und doch wird die Person selbst dabei errettet werden. The second question that God's going to ask. Aber die zweite Frage, die Gott stellen wird, ist what, die. What did you do with the life I gave you? Was hast du gemacht mit dem Leben, was ich dir gegeben habe? Did you habe? Live it for yourself? Hast du dafür dich selbst gelebt? Or did you live it for God, serving others? Oder hast du es gelebt für Gott, indem du anderen gedient hast? Let's go further. Geht mal weiter. Let no one deceive you with empty words. Niemand verführe euch mit eitlen Worten. For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Don't anyone deceive you that it's all grace. Lasst euch nicht von irgendjemandem verführen, dass es alles Gnade sei. And I can live the way I want to live. Dass ich einfach leben kann, wie ich will. And when I get there, Jesus is just going to say, it was all grace anyway. Und wenn ich dann zu ihm komme, wird Jesus sagen, ha, hast recht, das war alles nur Gnade. 1 Corinthians 15:10. 1. Korinther 15, Vers 10. I am, Paul said, what I am by the grace of God. Da sagt Paulus nämlich, ich bin, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. But that grace was not in vain. Aber diese Gnade war nicht umsonst. I worked harder than them all. Ich habe härter als alle anderen gearbeitet. But it was not I. Aber es war nicht ich, but the grace of God that was with me. Sondern die Gnade Gottes, die bei mir war. There's grace teaching that is empty. Es gibt eine Form der Gnadenlehre, die irgendwie leer ist. Und because it's absent from truth. Weil da die Wahrheit fehlt. In, John chapter 1, in Johannes Kapitel 1, Jesus was full of grace and truth. Da heißt es ja, dass Jesus voll Gnade und Wahrheit war. In Vers 17. In Vers 17. Let's go further. Gehen wir weiter. Be very careful then how you live your life. Seid nun sehr sorgfältig, wie ihr euer Leben lebt. Not as unwise, but as wise. Nicht als unweise, sondern als weise. Making the most of every opportunity. Die Gelegenheit einfach ausnutzend. Because the days are evil. Denn die Tage sind böse. Let's go further. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Few more verses. Next one. Do not get drunk on wine. Und berauscht euch nicht am Wein, which leads to debauchery. Welches zur Ausschweifung führt. Instead be filled with the Spirit. Sondern werdet gefüllt mit dem Geist. Vers 19. Speak to one another with psalms. Sprecht zueinander in Psalmen. Hymns und Lobliedern and spiritual songs. Und geistlichen Liedern. Can you relate to that at all? Kannst du dich da irgendwie mit in Beziehung setzen? How do you speak to each other in psalms? Also zueinander sprechen in Psalmen? Do you know any psalms? Kennt ihr Psalmen? Have you ever memorized a psalm? Habt ihr sie überhaupt vielleicht auswendig gelernt? Start with Psalm 23. Psalm 23 then zum Beispiel. Go to Psalm 1. Psalm 1 vielleicht. Then try Psalm 27. Oder Psalm 27. I spend every day in the Psalms. Jeden Tag verbringe ich Zeit in den Psalmen. If you want to draw near to God, wenn du dich Gott nahen möchtest, go to the Psalms. Dann geh zu den Psalmen. And whenever you see the word enemy, und wann immer du das Wort Feind siehst, don't think of people. Dann denk nicht zunächst an Leute. Think of some of those 77 things I mentioned. Dann denk eher an diese 77 Dinge, die ich da gerade erwähnt habe. Sing and make music in your heart to the Lord. Singend und spielend als Musik dem Herrn in eurem Herzen. And here's our last verse. Hier kommt der letzte Vers. Always giving thanks to God the Father for everything. Alle Zeit danksagend für alles Gott dem Vater. In the name of our Lord Jesus Christ. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Do you know God the Father? Kennst du Gott den Vater? I write him a letter every single day. Ich schreibe ihm einen Brief. Jeden einzelnen Tag. And oftentimes he writes me one back. Und oftmals schreibt mir auch eins and when zurück. I see these words, God the Father, und wenn ich diese Worte sehe, Gott der Vater, my heart leaps. dann hüpft es in meinem Herzen. Because I think I just spoke with him this morning. Und denke, ich habe gerade heute früh mit ihm gesprochen. I'm trying to make him laugh sometimes too. Manchmal versuche ich ihn einfach zum Schmunzeln oder zum Lachen zu bringen. I know that God has a sense of humor. Also Gott hat ja auch einen gewissen Humor. When you look at a lot of things he created. Wenn man einfach anschaut, was er für Dinge geschaffen hat. So, you know, I say something like this, like, God, you can be honest with me. Dann sage ich, Gott, du kannst mit mir ehrlich sein. And I put a little LOL, laugh out loud. Oh, dann mach LOL. Or I'll say, dear Father, you might not know this. Also, lieber Vater, vielleicht weißt du das nicht. Laugh out loud. Ja, lach mal laut. Trying to see if I can get him to laugh. Und ich versuche, ob ich ihn zum Schmunzeln oder zum Lachen bringe. Always giving thanks to God the Father for everything. Immer Dank sagen Gott dem Vater für alles. 1 Thessalonians 5 says in everything. Im 1. Thessalonicher Kapitel 5 heißt es in allem gibt Dank. This says for everything. Hier sehen wir für alles gibt Dank. I want to read something I found at a Christian internet. Ich möchte etwas gerne lesen, was ich in einem christlichen Internetseite gefunden habe. This person gives thanks for everything. Diese Person gibt für alles Dank. A thanks for those failed relationships. Dank für diese Beziehungen, die irgendwie versagt haben. That taught me true love. Die mir aber echte Liebe gelehrt haben. A thanks for financial challenge. Danksagung für finanzielle Herausforderungen. That forced me to analyze my priorities. Die mich gezwungen haben, meine Prioritäten wirklich zu analysieren. A thanks for brick walls I fell up against. Dankbarkeit für Mauern, gegen die ich gestoßen bin, die mich gelehrt haben, wie ich sie erklettern kann. Thanks for broken hearts, Danksagung für zerbrochene Herzen, that opened me up inside, die mich innen drin irgendwie neu aufgemacht haben. Thanks for setbacks, danke für Situationen, wo ich irgendwo zurückgeworfen wurde, that showed me that I was healed. Die mir dann gezeigt haben, dass ich eigentlich in die falsche Richtung nur gegangen bin. For rejections, für Ablehnungen. That taught me self-worth, die mir meinen Selbstwert gezeigt haben. For tears, für Tränen. That showed me how deeply I cared, die mir gezeigt haben, wie tief ich mich doch drum sorge. For losses, für Verluste. That taught me that I never really had anything, die mir einfach gelehrt haben, dass ich nie wirklich etwas tatsächlich besessen habe. Für Stress. That taught me to slow down. Die mich gelehrt haben, einfach langsamer zu tun. For fear of the unknown. Für Ängste vor dem Unbekannten. That taught me to live in the moment. Die mich gelehrt haben, einfach den Moment auszuleben. For doubt. Für Zweifel. That brought me closer to God. Die mich näher gebracht haben zu Gott. For the dark night of the soul. Für die Finsternisse der Seele, that showed me the truth of who I am, die mir doch gezeigt haben, die Wahrheit darüber, wer ich bin, beyond my experiences, und jenseits meiner Erlebnisse, for pain that cracked me open, für Schmerzen, die mich aber doch irgendwie gebrochen und geöffnet haben. We can add a few more things. Wir könnten einige andere da hinzufügen. I met a guy who just got saved. Ich habe einen Mann getroffen, der ist vor kurzem errettet worden. We were in Krihubergasse. I was down in the church. Das war in der Krihubergasse noch. Ich war unten in der Gemeinde. It was only 70 square meters. Und das war vielleicht so eine Größe von 6 Quadratmetern. And I was sitting in the kitchen. Und da saß ich praktisch in der Küche and dort. And this little guy walks in. Und da kommt dieser kleine Mann herein. And he says, "Are you Pastor Rob?" Und er fragt mich, bist du Pastor Rob? I said, "Yeah, I am." Ich sag, ja. He was bleeding from his lips. Und er blutete von seinen Lippen. And bleeding from his fingernails. Und auch seine Fingernägel, sie bluteten. And he sat down. Und so setzte er sich nieder. He started talking to me. Und er fing an, mit mir zu reden. I said, "Can I ask you a question?" Und er fragte mich nur, kann ich dir eine Frage stellen? He said, "Yeah." Sagte ja. I said, "Do you have AIDS?" Ich fragte ihn, hast du AIDS? He says, "Yes, I do." Und er sagte ja. And we became friends. Und wir haben uns angefreundet. And then we went preaching on the street together. Und so sind wir dann gemeinsam auf die Straßen gegangen, haben gepredigt. And I preached first. Ich habe zuerst gepredigt. And then I introduced him. Dann habe ich ihm vorgestellt. And he came up and he kam nach vorne. He started to speak. Und er fing an zu sprechen. And he said, "I am an AIDS victim." Und er sagte, ich bin ein AIDS-Opfer. And he says, "I stand here tonight." Und ich stehe hier heute Abend. Telling you that I thank God that I got AIDS. Und ich sage euch, Ich danke Gott dafür, dass ich AIDS bekommen habe. Because I was lost, denn ich war verloren. And AIDS brought me to God. Und es war AIDS, was mich zu Gott gebracht hat. I did his funeral about a month or two later. Und vielleicht ein oder zwei Monate später habe ich ihn dann begraben müssen. And Gerald Schmidt was with me. Damals war der Gerald Schmidt bei mir. And it was just an awesome funeral. Und das war einfach so ein erstaunliches Begräbnis. Everybody was crying. Alle haben geweint. There was no hope. Es gab überhaupt keine Hoffnung. There were some religious leaders there. Es waren einige religiöse Leiter dort. They did their little ceremony and walked away. Die haben so ihre kleine Begräbniszeremonie abgehalten und sind dann weggegangen. The mother was trembling. Seine Mutter, sie hat nur gezittert und geschüttelt. Out of control. Sie hat sich einfach nur geschüttelt. And the girl standing next to the mother said to me. Und die junge Dame neben der Mutter sagte zu mir: Pastor Rob, say something. Pastor Rob, sag doch was. So I looked at the mother and she said she nodded. Und ich habe die Mutter angeschaut und sie nickte mir zu. I jumped on top of the mountain. Und so bin ich da auf diesen Dreckhügel da einfach drauf gestiegen. And I said, can you please come back? Und ich sagte nur: Können Sie bitte zurückkommen? Why do you seek the living among the dead? Warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Günther is not here. Der Günther ist nicht da. He's in the presence of God. Er ist in der Gegenwart Gottes. And it's amazing, like the Holy Spirit just fell down on this place and it became holy ground. Und es war so erstaunlich. Der Heilige Geist, der kam einfach hernieder auf diesen Platz und er war einfach heilig. And Gerald Schmidt was a translator. Gerald Schmidt war der Übersetzer. And the mother just calmed down and it was awesome. Und die Mutter hat sich einfach total beruhigt und es war so eine erstaunliche Atmosphäre. How far can we push this? Wie weit können wir das bringen? For everything give thanks. Diesen Punkt, für alles Dank zu geben. I thank God for my sin. Ich danke Gott für meine Sünde. You know why? Wisst ihr warum? Because it has shown me that my righteousness is filthy rags. Es hat mir einfach nur gezeigt, dass meine Gerechtigkeit nur einfach ein dreckiger Fetzen ist. And that I am hopelessly lost without Jesus. Und dass ich hoffnungslos verloren bin without ohne the Jesus. Sacrifice of his blood, ohne das Opfer seines Blutes I didn't have a chance. Hätte ich nicht die geringste Chance. I thank God for my sin. Gott sei Dank für meine Sünde, pointed me to the cross. Die mich ja direkt hingewiesen hat aufs Kreuz. I thank God for the devil. Ich danke Gott für den Teufel, who drove me, der mich getrieben hat in, my youth, in meiner Jugend, to seek for God, und der mich dahin getrieben hat, dass ich Gott gesucht habe, that I could see the personification of evil in a person, dass ich die Personifikation des Bösen sehen konnte, that I could see the end of what it means to be self-willed. Dass ich auch sehen konnte, wo das letztendlich hinführt, einfach eigenwillig zu sein. We can be thankful for everything. Wir können dankbar sein für alles. You just have to think of how you formulate it. Man muss nur drüber nachdenken, genau, wie man das formuliert. And this is the key to our life. Und darin liegt der Schlüssel für unser Leben. When you get up in the morning and you're tired, wenn du morgens aufstehst und du bist irgendwie ganz müde, what do you say? Was sagst du dann? Father, Vater, I'm thankful that I'm tired this morning. Ich bin dankbar, dass ich heute so müde bin. I think I deserve it. Ich glaube, ich verdiene es. It's an opportunity to experience your strength. Es ist nämlich eine Gelegenheit, deine Kraft zu erleben. I'm thankful. Und so bin ich dankbar. Father, I'm thankful that I'm not feeling well. Vater, ich bin dankbar, dass es mir irgendwie nicht so gut geht. It's an opportunity to slow down. Es ist eine Gelegenheit, irgendwo mein Tempo ein bisschen zu verlangsamen. Und es ist eine gute Entschuldigung, einfach mich mit nicht zu vielen Dingen zu beschäftigen. So habe ich ein bisschen mehr Zeit mit dir. Und es zeigt mir doch nur, wie sehr ich dich brauche. Wir müssen einfach ein Volk sein, wir müssen Menschen sein, die Gott für alles danken. How far can we push this? Wie weit können wir damit gehen? If you lose a loved one, wenn du jemanden verlierst, den du sehr liebst, can you apply this principle? Kannst du auch dann noch dieses Prinzip anwenden? How can you formulate giving God thanks for this tragedy? Wie kannst du es formulieren, praktisch auch da noch Gott für diese Tragödie zu danken? You're at the funeral. da bist du beim Begräbnis. You loved this person deeply. Du hast diese Person zutiefst geliebt. And God says, give thanks. Und Gott sagte nur, danke Father, mir. I give thanks for the days I had with this person. Vater, ich gebe dir Dank für die Tage, die ich mit dieser Person hatte. If you didn't know if they were saved, wenn du nicht weißt, ob sie errettet war. Father, I give thanks that your mercy is as high as the heavens. Vater, ich gebe dir Dank dafür, dass deine Barmherzigkeit bis an die Himmel reicht. Father, I give thanks that you know the heart of people. Vater, ich gebe dir Dank dafür, dass du Herzenskenner bist. If they were saved, Father, I thank you that they're with you. Und wenn sie errettet sind, Vater, ich danke dir, dass sie bei dir sind. Beholding your presence. Und deine Gegenwart anschauen. What if you were to be betrayed? Was wäre, wenn Verrat an dir geübt würde? If your best or your one of your closest friends betrayed you. Wenn einer deiner besten Freunde dich einmal verrät. And because of that betrayal, you were going to be put to death the next day. Und wegen dieses Verrats, du am nächsten Tag getötet wirst. Could you give thanks? Könntest du Dank geben? Could I give thanks? Könnte ich Dank geben? Jesus gave thanks. Jesus gab Dank. In the night he was betrayed. In der Nacht, da er verraten wurde. He took bread. Nahm er das Brot. And giving thanks to God. Und gab dort Gott seinen Dank. He broke it. Und er brach es. Isn't that those little words, giving thanks? Ihm Dank sagend. Jesus wants us to be like him. Und Jesus möchte, dass wir wie er sind. Be imitators of God. Seid Nachahmer Gottes. As he is, so are we in this world. Denn so wie er ist, sind wir in dieser Welt. If love is perfected in us, we will have no fear when we stand before him. Wenn Liebe vollkommen gemacht ist in uns, dann haben wir keine Furcht, wenn wir vor ihm stehen. I can guarantee you the thing that will give us the most confidence. Und ich kann euch garantieren, das, was uns am meisten Zuversicht gibt, is if we live a life of thankfulness. Ist, dass wir ein Leben der Dankbarkeit einfach leben und erlebt haben. How about people who struggle with weaknesses? Wie ist es mit Leuten, die einfach irgendwie sich mit irgendetwas abmühen, mit Schwächen? Do you want to pull the air out of your weakness? Möchtest du einfach die Luft herausziehen aus deiner Schwäche? Thank God for it. Danke Gott dafür. Say God, you know what? If I didn't have this weakness, Gott, weißt du, wenn ich diese Schwäche nicht hätte, who knows what I would be? Wer weiß, wie ich da wäre? Some self-righteous Pharisee. Vielleicht so ein selbstgerechter Pharisäer. Who prays to himself in Luke chapter 18, verse 9. In Lukas 18, Vers 9, der nur zu sich selbst betet. And the Pharisee prayed to himself. Und der Pharisäer, er betete zu sich selbst. And said, God, I thank you. Und er sagte, Gott, ich danke dir, that I'm not like these. Dass ich nicht so bin wie die. I tithe. Ich gebe den Zehnten. I do all these good things. Ich tue all diese guten Dinge. And Jesus wanted to vomit. Und Jesus wollte einfach nur brechen. He wanted to vomit. Sich übergeben. I thank God I'm not like this guy. Ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie der. Some of us should thank God. Einige sollten Gott danken. 2. Corinthians chapter 12, verse 9. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Paul had a thorn in the flesh. Paulus hatte einen Dorn im Fleisch. And he said, God, take it away. Er sagt, Gott, nimm ihn weg. And God said, no, my grace is sufficient. Und Gott sagt, nein, lass dir meine Gnade genügen. My strength is perfected in weakness. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. So Paul said, I would rather glory in my weaknesses, my persecutions, my infirmities. So rühme ich mich lieber meiner Schwächen, meiner Verfolgung und meiner Unsicherheiten. That the power of Christ may rest upon me. Auf dass die Kraft Gottes auf mir ruhe. Is this an excuse to sin? Ist das jetzt irgendwie eine Entschuldigung für die Sünde? No, it's exactly the opposite. Nein, genau das Gegenteil. Lord, I thank you. Herr, ich danke dir for your grace. Für deine Gnade. I thank you that this area of my life is forcing me. Ich danke dir dafür, dass dieser Bereich meines Lebens mich dazu zwingt. When I was a little kid, als ein kleiner Junge war, I knew there was something in the house. Da wusste ich, dass es etwas im Haus gab. I used to tell my mother, there's something out there, Ma. I know there is. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich weiß, da gibt es etwas. I couldn't sleep every. I could not sleep as a little kid. Ich konnte als kleines Kind nicht schlafen. Every night, and when everyone shut the lights off. Wenn die Dinger wenn das Licht abgedreht wurde. My eyes were wide open. Und waren meine Augen weit geöffnet. Because they were out there. Denn sie waren da draußen. You know what they were? Wisst ihr, wer das war? Spirits. Geister. Evil spirits in the house. Böse Geister im Haus. I'm convinced of it. Und ich bin davon überzeugt. They were there. Die waren dort. And I knew they were there. Und ich wusste, dass sie dort and waren. I was terrified of the dark. Und ich war im Dunkeln, einfach zu Tode erschreckt. Because it was like they were right there. Denn sie waren spürbar, sie waren direkt dort. Because of my father. Wegen meinem Vater. Just letting Satan into the household. Weil mein Vater einfach Satan so in das Haus gelassen hat. But you know what it did? Wisst ihr, was es da getan hat? I can thank God today for them. Es hat bewirkt, dass ich Gott heute für sie danken konnte. It drove me to Jesus. Denn sie trieben mich zu Jesus. And since I was 5 years old, I prayed every single night on my knees to Jesus. Und seitdem ich 5 Jahre alt bin, habe ich jeden einzelnen Abend auf meine Knien zu Jesus gebetet. For everything, give thanks. Für alles gib Dank. It glorifies God. Es verherrlicht Gott. Remember the story of the ten lepers? Erinnert ihr euch an die Geschichte von den 10 Leprakranken? They come to the Lord and they want to be healed. Sie kommen zum Herrn, sie wollen geheilt werden. And he says, go show yourself to the priest. Und er sagt ihnen, komm, geht hin und zeigt euch den Priestern. On the way, they're all healed. Werden sie alle geheilt. And only one went back. Aber nur einer kehrte zurück. And the Lord said, and he was at the Lord's feet, thanking him. Und er warf sich zu den Füßen des Herrn und er dankte ihm. It says that he was thanking the Lord. Und er dankte dem Herrn. And the Lord said, is there only one that would come back and give glory to God? Aber der Herr antwortete nur und sagt, ist da nur einer, der zurückgekommen ist, um Gott die Herrlichkeit zu geben? Thanksgiving and glorifying God cannot be separated. Dank zu sagen und Gott zu verherrlichen, kann nicht voneinander getrennt when werden. I'm in a situation and by faith I look for a way to thank God. Wenn ich in einer Situation bin und im Glauben einfach nach einer Möglichkeit suche, Gott zu danken. I'm in a car crash. Ich habe einen Autounfall. I just smashed my new car. Das neue Auto einfach völlig zerstört. Looks like it's my fault too. Und es schaut so aus, als wenn es auch meine Schuld ist. What's God's will? Was ist Gottes Wille? Before you say anything, give thanks. Bevor du auch nur irgendetwas sagst, gib Dank. Well, Lord, I'm thank you that I'm alive. Herr, ich danke, dass ich noch lebe. And that he's alive. Und dass er auch lebt. Let's see. There's not much else I can thank you for. Nicht viel zu sehen, wofür ich jetzt Dank sagen könnte. I got one tire left. Thank you for that. Danke für den Reifen, der dann noch heiler ist. Lord, thank you that maybe you're trying to teach me something. Herr, danke, dass du mir vielleicht etwas lehren möchtest. Maybe you want to teach me that I drive too fast. Vielleicht möchtest du mir einfach nur lehren, dass ich einfach zu schnell fahre. Maybe you want me to witness to this guy. Vielleicht ist es eine Gelegenheit, diesem Mann Zeugnis zu geben. There's got to be something we can thank God for. Da muss es etwas geben, wofür wir Gott danken können. That has to be the first thought. Und das muss der erste Gedanke sein. For everything, give thanks. Denn für alles gib Dank. Is there somebody that you just can't stand? Gibt es eine Person, die du einfach nicht ausstehen kannst? Every time you see them, you just go the other way. Jedes Mal, wenn du die Person siehst, machst du einfach einen Bogen. Did you ever try to give thanks for them? Hast du jemals versucht, einfach für sie Dank That's zu geben? It's really painful. Und das schmerzt. Lord, I, you know how much I can't stand that person. Herr, du weißt, wie wenig diese Person ausstehen kann. But thank you for them. Aber danke für sie. They teach me patience. Sie lehren mich Geduld. They show me that without the Holy Spirit I can't love. Ohne den Heiligen Geist kann ich nicht lieben. They show me that my love is yet not perfected. Es zeigt mir nur, dass meine Liebe noch nicht vollkommen gemacht ist. How do you like this? Wie magst du das? Do you agree with me? Stimmt ihr überein? Would you try this? Würdet ihr versuchen? You'll have a situation before you get home. Und die Situation wird kommen, bevor du nach Hause kommst. On the way here today, we were a little late because we visited Gisela. Auf dem Weg hierher waren wir ein bisschen spät, weil wir haben die Gisela besucht. We went to the hospital and wir waren im Spital. There's these little hamsters, you know, that run wild. Da gibt's diese Hamster, die da verrückt spielen. And Cody loves these hamsters, you know. Und der Cody, er liebt diese Hamster. I was hoping that he might see one. Und ich habe gehofft, dass er einen sehen würde. Well, he saw, I think it was 4. Und es waren vier. And he was out of his mind, and Gisela was having a great time with him. Und er hat also davor gespielt, und die Gisela hatte Spaß gehabt. And then we were on our way back. Und dann waren wir auf unserem Weg zurück. As I come to the stop sign on Quellenstraße. Und als da das Stoppzeichen erreiche an der Quellenstraße. The tram just goes by. Kommt direkt die Straßenbahn vorbei. And I said, oh man. Ich habe mir gedacht, I gotta oh man. Sit behind this tram. Jetzt muss der hinter dieser Straßenbahn hinterher fahren. And my wife said, let's give thanks. Und meine Frau sagte, gib Dank. Exactly. Genau. Exactly. Genau. And I said, thank you, Lord, that we've got a little bit more time now to pray for the service. Danke, Herr, dass wir ein bisschen mehr Zeit jetzt haben, für den Gottesdienst zu beten. If we can learn to live like that, und wenn wir das lernen können, so zu leben, nothing can touch you. Dann kann dich nichts irgendwie böse anrühren. That will wipe out all of your enemies. Es wird damit einfach all die Feinde wegwischen. Everything on this list. Alles, was da auf dieser Liste drauf ist. You don't even have to name your enemies. Du musst nicht mal deine Feinde benennen. The Lord said, if you listen to me, der Herr sagt dir, wenn du mir nur hörst, I will subdue all of your enemies. Wenn du auf mich nur hörst, werde ich all deine Feinde unterwerfen. What is the Lord saying to us? Und was sagt der Herr zu uns? For everything give thanks. Für alles gebe Dank to the Father, dem Vater, in the name of Jesus. Im Namen Jesu. Let's pray. Lass uns beten. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. And you've never received Christ. Und du hast Christus noch nie empfangen. Maybe you didn't raise your hand tonight. You're new. Und du hast deine Hand vielleicht nicht gehoben heute Abend, obwohl du neu bist. That's okay. Das ist okay. Maybe you're here. Someone asked you to come. Vielleicht bist du hier, weil dich jemand gebeten hat, einfach mitzukommen. And if you die tonight, was wäre, wenn du heute Abend sterben würdest? Where will you go? Wo würdest du hingehen? Jesus died on the cross. Jesus starb am Kreuz. A sacrifice for us. Als Opfer für uns. So that we could have the gift of eternal life. Auf dass wir das Geschenk haben können des ewigen Lebens. Let's pray to him. Lass uns zu ihm beten. And ask for forgiveness. Und ihn um Vergebung bitten. And start a relationship with God. Und eine Beziehung mit Gott beginnen. So that you can call him your father. Auf dass du ihn deinen Vater nennen kannst. Father, thank you for this evening. Vater, danke für diesen Abend. Thank you that for everything we can give thanks. Danke, dass wir für alles Dank sagen können. Say these words, God, forgive me. Sprich einfach diese Worte. Gott, vergib mir. Wash me through Jesus. Wasche mich durch Jesus. Cleanse me. Reinige mich. I want to know you. Möchte dich kennenlernen. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. Lord, I pray. Herr, ich bitte. That every single one of us. Dass jeder einzelne von uns. Would learn, Lord, to give thanks in everything. Einfach lernen würde, in allem Dank zu geben. That it would be a revolution in our church. Dass einfach eine Revolution ist in unserer Gemeinde. Just a revolution in our souls. Eine Revolution in unseren Seelen. And that you would use us, Lord. Und dass du uns verwenden würdest. To make a difference in this country. Einen Unterschied zu machen in diesem Land. In this world. Und auch in dieser Welt. Thank you for everyone here tonight. Danke für alle hier heute Abend.